Das nächste Stück heißt Der Härteste. Der Härteste. This one from the band, you awesome up. This thing goes more, this one from the nuts. Das Hefter schreibt mich immer an die Hunde, denk ich schlaf auf. Ich bin der Herrscher, ich bin der Stärkste, ich bin der Herrscher, und das mit mir singt aus der Ruhe. Ich bin der Herrscher, ich bin der Stärkste, ich bin der Herrscher, ich gib den Teil zum Atem. Mein Auto, das ist stets kaputt, ich schau nach Kellner, der Donnerlut. Im Bus darf man nicht immer stehen, und wenn ich ihn drehen, muss ich zu Fuß gehen. Also zu mir lass mich in Ruhe, und wenn ich schwitze, hier fahrt keiner zu. Ich bin der Herrscher, ich bin der Stärkste, ich bin der Herrscher, und das wird mich nicht aus der Ruhe. Ich bin der Herrscher. Ist jetzt blass, ist schon immer kalt, und wie es aussieht, denn ist bestimmt mit alt. Ich bin der Herrscher, ich bin der Stärkster, ich bin der Herrscher, lass mit mir schicks aus der Ruhe. Ich bin der Herrscher, ich bin der Stärkster, ich bin der Herrscher, bestimmt mit alt, so alt wie du.